Peacemaker nannten sie ihn in der Schule, den freundlichen Friedensstifter, der mit bleihaltigen Worten um sich schießt. Eine für jeden pflegte dieser zu sagen und zielte mit Zeigefinger und Daumen auf alles, was sich bewegte. Direkt in die Mitte, das war zumindest sein Ziel. Ein Blattschuss punktgenau in das Herz der nächsten Generation, die immer noch verwirrt vor dem Display hockt und jeden blutigen Kampf verliert.